Ich bin ein freier Bauernknecht, doch schon mein Stand ist eben schlecht. So deucht ich mich doch wohl so gut, als einer an dem Hofe tut. Tralala, ich will es nicht achten, ob schon die Hofleute auch mich verachten. Ich bin gar selten krank am Leib, das macht, dass ich den Flug oft treib. Der Hofmann aber säuft und frisst, das macht, dass er so krank oft ist. Tralala, das kann man sehen, alle fast an den Stecken gehen. Denn ich verbleibe, wer ich bin, behalte meinen freien Sinn. Besorge keiner Ungenad, die der bei Hof zu fürchten hat. Tralala, bin selbst mein eigen, brauch mich vor keinem Bücken.